bist mal wieder in mein Leben. Auf einmal standest du da, der versucht mit dir zu reden, wirft mich voll aus der Bahn. Dass mir die Worte auch mal fehlen, das hätte ich niemals gedacht. Tust so, als wäre nichts gewesen in all den ganzen Jahren. Doch immer wenn wir uns begegnen, will ich noch mehr als eine Nacht. Immer wieder du, immer wieder du, die mich verführt. Bist immer wieder du, immer wieder du, die mich manipuliert. Wie sehr ich's auch versuch, Mann, ich komm nicht weg. Wohin soll ich schon gehen, denn mein Herz hängt fest. Immer wieder du, du, du, immer wieder du, du, du, Mann, ich komm nicht weg. Ich war mal hier und war mal dort. Ich hab es überall probiert. Doch ganz egal an welchem Ort, ich war nie wieder verliebt. Welche Wege ich auch nehme, du bist immer bei mir. Denn ganz egal was ich auch sehe, ich vergleiche es mit dir. Doch immer wenn wir uns begegnen, will ich noch mehr als eine Nacht. Immer wieder du, immer wieder du, die mich verführt. Bist immer wieder du, immer wieder du, mich manipuliert. Wie sehr ich's auch versuch, ich komm nicht weg. Wohin soll ich schon gehen, denn mein Herz hängt fest. Immer wieder du, du, du, immer wieder du, du, du, Mann, ich komm nicht weg. Ihr Lieben, lass uns doch kurz einmal zusammen probieren. Immer wieder du, immer wieder du, die mich verführt. Bist immer wieder du, immer wieder du, die mich manipuliert. Wie sehr ich's auch versuch, Mann, ich komm nicht weg. Wohin soll ich schon gehen, denn mein Herz hängt fest. Immer wieder du, du, du, immer wieder du, du, du, Mann, ich komm nicht weg. Danke euch.